Zweites Bild, das Interregnum. Die Zeit der gesetzgebenden Versammlung. Die Groteske einer konstitutionellen Monarchie. Der König? Ein Strohmann für den Gesetzgeber. Um gerade noch die Form der Teilung der Gewalten vorzuführen. Ludwig hat auf die Verfassung seinen Schwur geleistet. Nicht einmal das. Den Schwur hatte Lafayette für ihn getan. Regierung gibt es nicht. Nur in der gesetzgebenden Versammlung übt die Mehrheit die Herrschaft aus. Laviert. Um sich die Herrschaft zu erhalten. Exekutive ohne Macht. Beim Umsturz, da kriegt bloß eine andere Exekutive die Macht. Groß ist diese französische Revolution geworden, weil sie nicht mit Umsturz beginnt. Der König macht den Strohmann und zeigt mit der Flucht, was ein königlicher Narr ist. Die Herrschenden? Das heißt, die Mehrheit in der gesetzgebenden Versammlung teilen die Macht sich auf und kümmern sich um die Verantwortung beim Regieren einen Dreck. Das Volk? Der Souverain, le peuple souverain, le bon peuple, Antoine Marcel Martin Denis Marceau. Nämlich das gemeine Volk, diese 9/10 der Bevölkerung. 700.000 von 800.000 allein in Paris. Von den Alltagssorgen übergenug in Anspruch genommen. Führen in der Tat den Souverän vor, wie seine Pflicht zu sein hat. Bringen die geplünderte, zerrissene, verratene Nation. Die aus einem gemeinsamen Schoß geborenen. Heil durch eine Zeit, für die es keine Wörter gibt, weil keine darüber verloren wurden. Nichts überliefert. Nach vollzogener Umwälzung die Überlieferung abgebrochen. Den Nachkommen fällt natürlich immer nur auf, was für sie bei der Geschichte abfällt. Sonst interessiert sie Geschichte nicht. Die große französische Revolution ist, was sie verschlang. Ein riesiges Gebirge, das ein bisschen Maus gebar. Dafür hat Souverän Volk seine letzte ganz große Zeit, vor aller Welt noch einmal zu zeigen, was eine Umwälzung in sich hat. Es funktioniert da nicht nach den herrschenden Regeln. Beispielsweise Herrschaft, Regiment. Oder Regie. Das Volk von Paris hält sich konsequent an menschliche Existenz als Kultur. Das Thema ist Brot. Sommer 92. Damit der Souverän, das Volk, sich dieses drunter und drüber weitergefallen lässt, wendet Brissot ein oft erprobtes, ein verbrecherisches Mittel an. Er treibt zum Krieg. Der Krieg wird die Probleme der Nation ganz von alleine lösen, propagiert er, und bringt zum Schluss fast alle auf seine Seite gegen Robespierre, der überzeugend, ohne die anderen zu überzeugen, gegen den Krieg spricht, weil unter Krieg das Volk seit je am meisten zu leiden hat. Doch ist die bloße Menge Volk in Frankreich der letzte Restvermögen, den die Nation noch zu verpulvern hat. 25 Millionen. Viel mehr hat damals Russland auch nicht. England nur 8. Von Preußen und den kleinen Staaten nicht zu reden. Und Österreich hat viele Völker, doch wenig Österreicher. Das Volk hat sich mit Waffen die Freiheit erobern können, dann soll es mit demselben Schwung sich jetzt verteidigen. Anstatt vielleicht sich noch mehr Freiheit zu erobern. Allons enfants de la patrie. Doch diese Bande von Verschwörern und Verrätern, die sich die Herrschaft teilt, ohne die Regierung zu verantworten, macht ebenso die Kriegserklärung, aber denkt nicht daran, den Krieg zu führen. Der Krieg ist von Paris weit weg und soll auch an den Grenzen bleiben. Als er dann näher rückt, heißt es mit einem Mal, das Vaterland ist in Gefahr. In Wirklichkeit ist es allein Paris, das in Gefahr ist, und genau genommen bloß die Nationalversammlung, die ihre Sache bedroht sieht. Auch durch das Volk. Das ist gewohnt, dass da ein König ist, der beim Regieren das Sagen hat. Das Einzige, was dieser noch zu sagen hat, ist Nein. Der Monsieur Veto. Dem statten deshalb die gemeinen Leute von Paris einen Besuch ab. Auf ihre etwas derbe Weise. Um ihn sich aus der Nähe zu betrachten und klar zu machen, dass es auf diese Weise nicht geht. Sie setzen dem König die rote Mütze der Sans-Culotten auf, der sich am Fenster ungerührt der Menge zeigt. Das sieht ein junger Mann, den die Revolution von Anfang an sehr interessiert hat und der die weitere Entwicklung des neuen Regimes genau verfolgt. Er ist vom Militär. Seine Vorstellung vom Leben, sein Denken und Empfinden ist militärisch. Er liebt die Ordnung mehr als die Gerechtigkeit. Wie Goethe. Was er da sieht, das findet er ganz grässlich. Vom Pöbel kann man ja nichts anderes erwarten. Aber der König, che coglione, entfährt es ihm vor Ärger in seiner Muttersprache, welch blöder Sack. Warum lässt er den Haufen Kannibalen nicht mit ein paar Schweizer Salven auseinandertreiben? Am 10. August sieht er sich wieder das Treiben an, wie die Sans-Culotten zusammen mit den Föderierten, schon etwas militärischer, die Tuilerien stürmen. Aber 3 Kanonen hätten ihm gereicht, das zu verhindern. Der Korse und Wahlfranzose Napoleone Buonaparte, 23, ist Hauptmann bei den Kanonieren und steht im Dienst der französischen Armee. Ich wurde geboren, als mein Land im Sterben lag. Frankreich hatte sich gerade Korsika von Genua gekauft und die Korsen hatten sich erhoben. 30.000 Franzosen überschwemmten unsere Küsten und ertränkten die Herrschaft der Freiheit in einem Meer von Blut. Nach Art des Militärs. Dies war das abscheuliche Schauspiel, das meine Kinderaugen beleidigte. Als er 10 Jahre alt ist, erreicht sein Vater für ihn von der französischen Regierung die besondere Gunst, Napoleone auf die Militärakademie nach Brienne zu schicken. Da kriegt er seine Bildung, seiner Sprache wegen verspottet als Einzelgänger. Er nutzt die Einsamkeit und zeichnet sich als Schüler aus. Mathematik befriedigt seinen Wunsch nach Klarheit, Ordnung, Disziplin. Geschichte und Geografie gilt sein Interesse auf doppelte Weise. Erweiterung der Kenntnisse des Militärhandwerks und Nahrung für Träume von Heldenschlachten reichen. Mit 15 ausgewählt, an der École Militaire in Paris die höheren Weihen der Elite zu empfangen. Er kommt zur Artillerie. Mit 18 hat er sich die Anerkennung und Achtung der anderen erobert. Sein Verfahren in der Praxis ist einfach und effektiv. Das hat er dem Essai de Tactique Générale des modernen Militärtheoretikers Guibert entnommen und weiß es anzuwenden. Das Muster? Schlüsselposition, alle Kräfte konzentrieren, Schnelligkeit der Bewegung, die Überlegenheit der Position strategisch nutzen. Im Sommer 92, als er zusah, wie die armselig ausgerüsteten Leute von der Straße die Elitetruppe der Söldner in ihrer überlegenen Stellung fertig machte, da konnte er nicht ahnen, dass dieses Volk aus einem bisher unbekannten Antrieb kämpfte, der, in die militärisch brauchbare Form gebracht, ihm die Armeen schenken wird, die ihm in seinem Arsenal der Strategie von Überlegenheit noch fehlen.